die Dunkelheit führt uns auch nach Haus. Labyrinth geht Zeit, Schicksal weht ein höheres Metz, doch die Hoffnung Herz den Pfad erkennt.